Dies sind unsere aktuellen Themen. Mehr Platz und Plätze für Kitas, gelbe Welle erweitert und Schamalow verpasst Finale. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August soll es mehr Platz und Plätze für die Wäscholder und Hasseler Kitas Spatzennest und Gänseblümchen geben. Das hat der Sozialausschuss der Samtgemeinde in seiner jüngsten Sitzung empfohlen. Die Mitglieder haben für einen Erweiterungsbau in Höhe von 128.000 Euro gestimmt. Mit der Ausweitung der Krippenplätze und der Beibehaltung der Regelplätze im Kindergartenjahr 2016-2017 ist für die Samtgemeinde eine Mehrausgabe in Höhe von 25.000 Euro verbunden, die im Haushaltsplan noch nicht veranschlagt worden ist. Kanuten- und Sportbootfahrer, die in der Mittelweser unterwegs sind, können sich schon seit längerem an der gelben Welle orientieren. Die gelbe Welle ist ein wasserseitiges Leitsystem mit wichtigen Informationen zu Anlegern, Infrastruktur, Wassertiefen und vielem mehr. Die Tafeln gibt es an 13 Städten entlang der Mittelweser. Nun wurde pünktlich zum Saisonstart die gelbe Welle an 8 Standorten erweitert, weiß Martin Fahland, Geschäftsführer der Mittelweser Touristik. Wir haben eine weitere Informationstafel erstellt für Kanuten- und Sportbootfahrer, die denn auch die Häfen detailliert darstellt, die Marinas, die Anlegesituationen, Schleusen, Jetski, Wasserskistrecken, also alles rund ums Thema Wassertourismus und zurzeit stehen diese Infotafeln an 8 Standorten entlang der Mittelweser. Weitere Informationen und ein Faltblatt gibt es bei der Touristeninformation in Nienburg. Gestern wurden die Feuerwehren Drakenburg, Haßbergen, Hemsen und Eistrup zu einem qualmenden Gelenkbus auf der K1 in Höhe des Sportplatzes in Haßbergen gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte befand sich der Bus bereits im Vollbrand. Das Feuer hatte sich bereits in das Unterholz eines angrenzenden Waldes ausgebreitet. Die Einsatzkräfte konnten sich dem Bus nur unter schwerem Atemschutz nähern, um die Brandbekämpfung durchzuführen. Personen wurden nicht verletzt. Nach knapp 3 Stunden konnten die Kräfte der Feuerwehr wieder einrücken. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Traum vom Finale ist geplatzt. Die Damen der SG Schamalow verlieren im Halbfinale des Fußball-Niedersachsen-Pokals mit 2:5 gegen den ATSV Schambecks-Totel. Wie auch im letzten Oberligaspiel verpennten die Mädels um Trainer Andreas Laurin die Anfangsphase komplett und lagen bereits nach 13 Minuten mit 0:3 hinten. Schambecks-Totel trifft nun im Finale auf den SV Union Meppen. Für die SG heißt es ab sofort Konzentration auf die Oberliga, der Klassenerhalt soll gelingen. Eine schwere Aufgabe, denn der Rückstand beträgt weiterhin 6 Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.